ausweichlos. Bricht aus dem Osten die gelbe Masse ein. Dann erheben wir unsere Flügel mit den Brüdern aus Europa, werden wir die Freiheit kriegen. Europa lebt und wir sind seine Wächter. Vereint im Kampf verbannt für ein freies Abendland. Europa lebt und wir alle sind die Wächter. Gemeinsam für den Sieg, an dem der Bruder steht. Das Letzte, dann soll es halt so sein. Ein alter Gedanke, der in uns lebt, seit ich damals gezeigt. Von der Drogen Islamisierung, wenn wir uns selbst befreien. Europa lebt, und wir sind seine Wächter. Vereint im Kampf verbannt, für ein freies Abendland. Europa lebt, und wir alle sind die Wächter. Gemeinsam für den Sieg, die Herodatrie. Teufel holt, darüber tausend Jahre Schweiz zu leben, dann ist Sturm, Wind und Brausen. Gib gleich mir deine Wächter, um das Glas auf die nächste tausend. Europa lebt, und wir sind deine Wächter, vereint im Kampf verbannt, für ein freies Abendland. Europa lebt, und wir alle sind die Wächter. Gemeinsam für den Sieg.